Einheit 12. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Biologie. Geographie. Chemie. Psychologie. Geologie. Philosophie. Ökologie. Physik. Mathematik. Gymnastik. Informatik. Ethik. Lyrik. Aktivität. Fakultät. Mentalität. Universität. Realität. Qualität.